18. Kapitel. Es ist 2 Stunden und 10 Minuten und länger nicht, rief mein Vater, wobei er auf die Uhr sah, seitdem Dr. Slop und Obadja angekommen sind. Und ich weiß nicht, Bruder Tobi, wie es zugeht, aber meinen Gedanken kommt's fast wie 100 Jahre vor. Obgleich mein Vater sagte, er wüsste nicht, wie es zuginge, so wusste er doch recht gut, wie es zuging. Und in dem Augenblick, da er sagte, war er schon entschlossen, meinem Onkel Tobi eine metaphysische Dissertation über die Dauer und ihre simplen Modifikationen zu halten, um ihm die Sache klarzumachen und ihm zu beweisen, durch welchen Mechanismus und Maßstab im Gehirn es geschehen, dass die schnell abwechselnde Folge ihrer Ideen und das beständige Überhüpfen ihres Gespräches von einer Sache zur anderen, seitdem Dr. Slop zu Ihnen ins Zimmer gekommen, eine so kurze Zeit zu einer so unbegreiflichen Länge habe ausdehnen können. Ich weiß nicht, wie es zugeht, sagte mein Vater, aber es kommt mir vor wie 100 Jahre. Das kommt bloß von der Folge unserer Ideen, sagte mein Onkel Tobi. Mein Vater hatte mit allen Philosophen die Sucht gemein, über alles, was ihm vorkam, zu philosophieren und das Warum zu beweisen. Er versprach sich also ein unendliches Vergnügen von seiner Dissertation über die Sukzession der Ideen und dachte nicht daran, dass mein Onkel Tobi ihm solche vom Maule wegnehmen würde, der, die ehrliche Seele, jedes Ding so nahm, wie es vorkam und unter allen Menschen in der Welt sein Gehirn am wenigsten mit abstraktem Denken machterte. Die Ideen von Zeit und Raum oder wie wir zu diesen Ideen kommen oder aus was für Stoff solche geschnitten sind, ob sie uns angeboren sind oder ob wir solche hernach erst aufsammeln oder ob wir das tun, wenn wir noch in Kinderröckchen gehen oder erst, wenn wir Beinkleider bekommen haben, nebst 1000 anderen Untersuchungen und gelehrten Fragen über das Unendliche, die Voraussicht, den freien Willen, die unbedingte Notwendigkeit und dergleichen, über deren verzweifelte und unauflösbare Theorien so mancher feine Kopf verdreht und zerbrochen worden ist, taten meines Onkels Kopf nicht den geringsten Schaden. Mein Vater wusste das und erstaunte daher nicht weniger über seine zufällige Auflösung, als er darüber betroffen war. Weißt du denn die Theorie von den Ideen, versetzte mein Vater? Gar nicht, sagte mein Onkel. Du hast doch aber einige Ideen, sagte mein Vater, von dem, worüber du sprichst. Ebenso wenig als mein Pferd, versetzte mein Onkel Tobi. Oh, lieber Himmel, rief mein Vater, wobei er die Augen gen Himmel richtete und beide Hände zusammenschlug, in deiner unschuldigen Unwissenheit, Bruder Tobi, liegt eine solche Würde, dass es fast schade ist, dich herauszureißen. Ich will dir aber sagen, naja, um richtig zu verstehen, was die Zeit ist, ohne welches wir niemals begreifen können, was man unendlich nennt, weil das eine ein Teil des anderen ist, müssen wir sorgfältig untersuchen, was das für eine Idee sei, die wir von der Dauer haben, sodass wir genaue Rechenschaft geben können, wie wir dazu gelangt sind. Ja, wen in der Welt geht denn das was an, sagte mein Onkel Tobi. Wenn du deine Augen auf das Innere deiner Gedanken richtest, fuhr mein Vater fort, und solche aufmerksam beobachtest, so wirst du gewahr werden, Bruder, dass derweil du und ich hier sprechen und denken und unsere Pfeife rauchen oder nach und nach Ideen in unsere Seele bekommen, wir uns bewusst sind, dass wir da sind. Und wenn wir die Dauer unseres eigenen Daseins oder eines anderen Dinges nach dem Maßstab der Ideen in unserer Seele schätzen und messen, so folgt aus diesem Vorsatze, du machst, dass mir der Kopf schwindelt, rief mein Onkel Tobi. Hieraus folgt dann, fuhr mein Vater fort, wenn wir in unserer Berechnung der Zeit so an Minuten, Stunden, Wochen und Monate gewöhnt sind und an die Uhren, ich wollte, dass keine solchen Dinger, Wanduhren besonders, in der Welt wären, dass es ein großes Wunder sein wird, wenn es nicht mit der Zeit noch dahin kommt, dass die Sukzession unserer Ideen uns ganz und gar unnütz wird. Nun ist, wir mögen es bemerken oder nicht, fuhr mein Vater fort, in dem Kopfe eines jeden gesunden Menschen eine regelmäßige Sukzession der Ideen einer oder anderer Art, welche aufeinander folgen wie ein Artilleriezug, sagte mein Onkel. Ach, geh doch mit deinem Unsinn, sagte mein Vater. Welche in unserer Seele in gewissen Distanzen aufeinander folgen, wie die Bilder einer Laterne, die von der Wärme eines Lichts rund gedreht werden. Ich versichere dich, sagte mein Onkel Tobi, meine drehen sich wie ein Bratenwender im Kamin. Ja, wenn das ist, Bruder Tobi, dann habe ich dir über diese Materie weiter nichts mehr zu sagen, versetzte mein Vater.